Erster, dies sind die Regeln für das Schuldopfer. Es ist sehr heilig. Zweiter, man soll das Schuldopfer dort töten, wo man das Brandopfer tötet. Das Blut soll man um den Altar spritzen. Dritter, man soll alles Fett vom Tier geben. Das ist der Fettschwanz und das Fett an den inneren Teilen. Vierter, auch die zwei Nieren mit Fett soll man geben. Das Fett an den Lenden und an der Leber. Der Priester soll es bei den Nieren wegnehmen. Fünfter, der Priester soll es auf dem Altar verbrennen. Es ist ein Feueropfer für Jahwe. Es ist ein Schuldopfer. Sechster, nur männliche Priester dürfen es essen. Sie müssen es an einem heiligen Ort essen. Es ist sehr heilig. Siebter, das Schuldopfer ist wie das Sündopfer. Es gehört dem Priester. Er macht damit die Reinigung. Achter, der Priester bringt das Brandopfer. Das Fell des Brandopfers gehört ihm. Neunter, alle Speiseopfer gehören dem Priester. Das sind Opfer aus dem Ofen, der Pfanne oder von der Platte. Zehnter, alle Speiseopfer gehören den Söhnen Aarons. Das gilt für die mit Öl und die Trockenen. Alle bekommen gleich viel. Elfter, dies sind die Regeln für die Friedensopfer. Man bringt sie Jahwe dar. Zwölfter, wenn jemand ein Dankopfer bringt, soll er Brot ohne Hefe geben. Das Brot ist mit Öl gemacht. Er soll auch Fladen mit Öl und feines Mehl mit Öl geben. Dreizehnter, er soll auch Brot mit Hefe geben. Das ist zusätzlich zum Tier. Das Tier ist das Friedensdankopfer. Vierzehnter, er soll ein Stück von jeder Gabe für Jahwe geben. Das gehört dem Priester. Der Priester spritzt das Blut des Friedensopfers. Fünfzehnter, das Fleisch vom Friedensdankopfer muss am selben Tag gegessen werden. Man darf nichts bis zum Morgen übrig lassen. Sechzehnter, wenn das Opfer ein Versprechen ist oder freiwillig, isst man es am selben Tag. Was übrig bleibt, darf man am nächsten Tag essen. Siebzehnter, was am dritten Tag vom Opferfleisch übrig ist, muss verbrannt werden. Achtzehnter, wenn man am dritten Tag noch Friedensopferfleisch isst, gefällt das Gott nicht. Es zählt nicht als gutes Opfer. Das Fleisch ist dann schlecht. Wer es isst, hat Schuld. Neunzehnter, Fleisch, das unrein geworden ist, darf man nicht essen. Man muss es verbrennen. Wer rein ist, darf Fleisch essen. Zwanzigster, wer Fleisch vom Friedensopfer für Jahwe isst und unrein ist, muss aus dem Volk entfernt werden. 21. Wenn jemand unrein wird, zum Beispiel durch einen Menschen oder ein unreines Tier. Und er isst dann Fleisch vom Friedensopfer für Jahwe. Dann muss er aus dem Volk entfernt werden. 22. Jahwe sprach zu Mose. 23. Sagt den Israeliten, ihr dürft kein Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen essen. 24. Fett von toten Tieren kann man für andere Dinge nutzen. Aber ihr dürft es nicht essen. 25. Wer Fett von Opfertieren isst, muss aus dem Volk entfernt werden. Diese Tiere sind für Jahwe. 26. Ihr dürft auch kein Blut essen. Das gilt in allen euren Häusern. Es gilt für Vögel und Tiere. 27. Wer Blut isst, muss aus dem Volk entfernt werden. 28. Jahwe sprach wieder zu Mose. 29. Sagt den Israeliten, wer Jahwe ein Friedensopfer bringt, muss Jahwe seinen Anteil geben. 30. Er soll die Teile bringen, die Jahwe gehören. Das sind das Fett und die Brust. Die Brust soll er vor Jahwe schwingen. 31. Der Priester soll das Fett auf dem Altar verbrennen. Die Brust gehört Aaron und seinen Söhnen. 32. Ihr sollt dem Priester das rechte Bein geben. Das ist ein Teil eurer Friedensopfer. 33. Der Priester, der das Blut und Fett des Friedensopfers bringt, bekommt das rechte Bein. 34. Jahwe nimmt die geschwungene Brust und das gehobene Bein. Er gibt sie Aaron und seinen Söhnen. Das ist ihr fester Anteil von den Israeliten. 35. Das ist der Anteil für Aaron und seine Söhne. Sie bekommen ihn von den Feueropfern Jahwes. Das ist seit dem Tag, als sie Priester wurden. 36. Jahwe gab ihnen diesen Anteil. Das war am Tag ihrer Salbung. Es ist ein Geschenk der Israeliten. Es soll immer für alle Generationen gelten. 37. Dies sind die Regeln für Brandopfer, Speiseopfer und Sündopfer. Auch für Schuldopfer, Einsetzungsopfer und Friedensopfer. 38. Jahwe gab Mose diese Regeln auf dem Berg Sinai. Er sagte den Israeliten, sie sollen Jahwe ihre Opfer bringen. Das war in der Wüste am Sinai.